Dialoge Seite 159. Dadurch wird das Ansehen dessen, der befiehlt, derart eindrucksvoll, dass sich niemand mehr an sein Leben heranwagt. Nachdem Sulla Italien mit Blut bedeckt hatte, konnte er als einfacher Privatmann in Rom wieder erscheinen. Niemand krümmte ihm auch nur ein Haar.